Blockchain-Alternativen. Wir haben in den Anwendungsbeispielen und auch im Teil über die Gefahren bereits Blockchain-Alternativen kurz kennengelernt. Hier möchte ich auf die zwei derzeit relevantesten eingehen. Der benevolente Diktator bleibt jedoch zweifellos die relevanteste Alternative. Doch ist Dezentralisierung der dringend benötigte Gegenspieler einer solchen Zentralisierung? Ob letztlich jedoch die Blockchain-Technologie oder einer der beiden Kontrahenten das Rennen macht, wird sich erst zeigen. Die Fragestellung ist jedoch wichtig, denn wer heute im dezentralen Bereich anfängt, will nicht das falsche Pferd ins dezentrale Rennen schicken. Schauen wir uns also die Alternativen an und betrachten wir sowohl die Vor- als auch die Nachteile der jeweiligen Systeme.